funktioniert schon. Geht's schon los? Super. Also wir haben noch, also wenn ihr euch wundert, warum ich ein Mikrofon habe, wenn ihr mich eh hören könnt. Also als erstes wäre cool, wir sitzen da alle so, wie wenn wir alle uns vor einer Krankheit schützen müssten. Vielleicht können wir ein bisschen zusammenrutschen da in die Mitte, bis sie das sonst... Das wäre super. Und wir haben jetzt die Eva Steib, die wird noch kurz euch von was berichten, was es für eine praktische Möglichkeit gibt. Ich wollte euch nur einladen bzw. euch informieren. Es gibt jeden Freitag ab 17 Uhr sind wir am Praterstern mit einem, also wir sind, das ist der Kurt und noch einige Leute aus anderen Gemeinden, mit einem Bücherboard, Kaffee und Gepäck. Also wir sind dort bei der neben dem Bahnhof, bei dem Abgang zu U1. Dort stehen wir und es ist eine super Möglichkeit, also wenn ihr hinkommen wollt, mit Leuten sprechen. Es ist unkomplizierter, sie anzusprechen dort. Jeder ist eingeladen, einfach hinzukommen. Ja, wir sind wirklich jeden Freitag dort, egal wie das Wetter ist. Wir können einfach hinkommen. Und es gibt auch den Erwin dort, der ist auch mit uns jeden Freitag draußen. Das ist ein super Evangelist. Ja, also wenn jemand will und sich an ihn dranhängen will, mit ihm dort gehen will, also es kann nur was bringen mit ihm. Ja, gut. Dankeschön. Also gut, wir haben jetzt Share Christ Naturally Part 2 und ich bin voll schön, dass auch ein paar neue dabei sind und dazu zu uns dazugestoßen sind. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe euch so eine freiwillige Haus oder wir haben euch eine freiwillige Hausübung gegeben. Könnt ihr euch noch an die erinnern? Was war das? Genau, einfach nur die vier Punkte. Habt ihr die Möglichkeit gehabt, irgendjemand diese Woche jemanden von Jesus zu erzählen? Vielleicht nur ein Jesus liebt dich oder... Cool. Wer möchte kurz erzählen? Doris? Seit einigen Wochen habe ich meine Arbeitskollegin... dem Ganzen, also nicht ich, sondern Gott halt, hat sie mir eben quasi in den Weg gestellt und jetzt beschäftige ich mich mit ihr gemeinsam über Gott, über diese Zeichen. Ich erzähle ihr vieles darüber, sie ist sehr offen. Wir haben auch jede Woche zu einer Mädelsgruppe, wo sie dann immer mitkommt auch. Und überhaupt diese vier Zeichen, ich bin Pädagogin im Hort und es ist doch immer gedacht, Gott, du hast mir diese Kinder gegeben, ich möchte doch ihnen etwas hinterlassen. Auch in der Arbeit eben ein Zeichen sein deiner Liebe. Und die Kinder haben halt das Armband gesehen und haben mich gleich darauf gefragt. Und dann habe ich mit ihnen drüber geredet, habe es ihnen halt erzählt. Ich meine, wieso nicht? Weil dann haben sie halt für die Zukunft später mal, werden sie mal zurückdenken und warte mal, ich habe da mal was gehört und wer weiß, was Gott da draus machen kann. Und ja. Also bei mir war es niemand, den ich kannte, sondern es war, egal. Okay, Entschuldigung. Also es war am Sonntag nach dem Gottesdienst, da bin ich mit jemandem aus der Gemeinde zurück zur U-Bahn, also mit der Flori, die kennt wahrscheinlich die meisten, sind wir in der U-Bahn gesessen, gegenüber war ein fremder Mann und wir haben uns halt über irgendwelche Themen zum Glauben austauscht. Und irgendwann ist dann die Flori ausgestiegen und ich bin mit ihm allein gegenüber gesessen. Und er hat halt die ganze Zeit uns zugehört, das war halt... hat man halt gemerkt und dann habe ich ihn danach einfach gefragt, ob eigentlich er an Jesus glaubt. Und es ist halt wirklich ein schönes Gespräch daraus geworden. Also ich konnte ihm die vier Punkte erklären. Wir haben dann auch gemeinsame Hobbys sogar festgestellt. Aber das war, bis er ausgestiegen ist, ein super Gespräch. Mir hat sich dann auch sichtlich gefreut drüber. Ja. Mhm. Am Mittwoch war ich mein EV-Team am Westbahnhof und da saß eine junge Frau, einfach so am Rand an dem Geländer, ein Haarwall daneben liegen. Und sie ist plötzlich aufgestanden, ist zu mir gekommen, hat ein Traktat wollen. Sie hat gesagt, ich habe mir schon öfter eins geholt. Nach einer Weile bin ich dann hingegangen und habe sie ein bisschen gefragt. Und sie wusste schon einigermaßen Bescheid, aber dann habe ich hier die vier Punkte gezeigt und habe gefragt, ob sie das erraten kann. Das hat sie natürlich nicht erraten, aber ich habe es dann erklärt und sie hat sich sehr gefreut darüber. Ja, und also Gott macht wirklich große Dinge. Irgendwann noch vergessen, Jonathan und Marcel und ich müssten da viel erzählen, weil das wird. Oder hast du was ganz, was da am Herzen brennt? Okay. Sonst noch jemand, der was erlebt hat? Okay. Also bei mir war es so, ich habe ein Gespräch gehabt mit drei, nennen wir mal sie Prolettenschädel. Also das war wirklich cool. Also sie waren eher so 15-jährige coole Typen aus allen möglichen Nationen. Und dann habe ich einer halt die vier Punkte erklärt mit unserem super Ding. Und es war wirklich lustig, weil dann der eine hat immer so gemacht, so, okay. Ja, erklär mal mehr. Okay. Und er wollte dann einfach mehr wissen. Und nachher hat er gefragt, ja, er möchte mal eine Bibel haben und so weiter. Also ich habe dann wirklich mit einer halben Stunde geredet. Und es war wirklich ein cooles Gespräch. Und es hat sich wirklich was Cooles ergeben. Also man merkt, die Leute sind schon interessiert. Und wie immer haben sie gesagt, ja, wollen wir wissen. Also die Leute sind wirklich neugierig bei dem. Wir haben wieder Worksheets für euch vorbereitet. Wir haben die Male und Female Edition. Ihr kennt es euch, also wir haben was für Farbe, Violett und Weiß. Also ihr könnt euch eure Worksheets holen und was zum Unterlegen und dann geht's los. Genau, also ihr seht schon, unsere Worksheets sind immer so aufgebaut, ihr müsst sehr viel mitschreiben und es steht nicht recht viel da. Deswegen heißt es auch Worksheet. Hat jeder einen Stift und Female oder Male Edition von, oder wie auch immer, von eurem Worksheet. So, wir machen nur eine ganz kurze Wiederholung vom letzten Mal. Was könnt ihr euch erinnern, was haben wir letztes Mal gemacht bei ShareChrist Naturally, außer die vier Punkte? Die Ausreden, genau. Was gab es für Ausreden? Zu wenig Glaube, Selbstzweifel, Angst vor Fehler. Wir haben kein Werkzeug. Sie ist doch nur für Berufene. Also es ist so ein Pflichtgefühl. Wir haben Angst, andere zu nerven, schlechte Erfahrungen, wenig Erfolg, Furcht vor Ablehnung. Das sind so alles Ausreden, die wir immer wieder haben. Und wie ist dann weitergegangen? Was haben wir dann uns angeschaut? Einen sehr wichtigen Vers, oder? Ja. Genau, also dann haben wir uns den Vers der Bibel angeschaut, darüber, nämlich Matthäus 28, steht das, im Vers 26. Also Matthäus 28, 26 bis 28, if I'm not mistaken. Und da haben wir uns diese vier Sachen eingetragen. Jesus hat alle Macht, 18 bis 20, danke. Jesus hat alle Macht, er sagt zu uns, geht hin in alle Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Und dann geht es weiter mit, wer weiß dann noch, wie es weitergeht? Dann kommt der berühmte Vers, denn ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also das ist diese Stelle aus Matthäus 28, wo wir uns die vier Punkte aus diese vier wichtigen Punkte rausgeholt haben. Und dann kommen die vier coolen Prinzipien. Erstes Prinzip aus der Bibel. Er bevollmächtigt uns, er gibt uns Vollmacht. Steht in Lukas 10, 17 bis 20 oder Apostelgeschichte 1, 8. Zweites Prinzip. Er gibt uns einen Schlachtplan, er gibt uns eine Strategie. Okay? Er sagt, geht zuerst nach Jerusalem, dann weiter nach Samarien, dann weiter nach Judäa und dann in die ganze Welt. Das steht in Apostelgeschichte 1,8. Dann, das kann ich nicht lesen, was heißt das? Er lehrt uns. Genau, oder? Ah, der Heilige Geist ist es, oder? Erst, was hast du denn für ein Stift? Na, Spaß. Der Heilige Geist lehrt uns, was zu sagen ist. Aber jetzt kommen wir bald zu meiner Schrift, also das wird noch schlimmer, glaube ich. Also der Heilige Geist sagt uns, was wir sagen sollen. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, wenn ihr vor Gericht steht, dann wird euch der Heilige Geist sagen, was ihr sagen sollt. Er wird euch das eingegeben. Im Vers 10 steht sogar, zuvor muss allen Nationen das Evangelium gepredigt werden. Und dann fast eigentlich der wichtigste Vers für uns als Evangelisten, als Berufene, sagen wir so. Nicht jeder ist ein Evangelist, aber wir sind Berufene. 1. Korinther 3, Vers 6. Paulus schreibt, ich habe gepflanzt, Apollon hat gewässert, aber Gott brachte das Wachstum. Also macht euch niemals einen Stress, das ist das Allerwichtigste. Gott macht alles. Wir sind nur treu und tun das, was uns der König befiehlt. Und es war auch noch was, was ihr euch vielleicht erinnern könnt. Das ist das, was Gott uns aufträgt. Das ist ein Befehl. Und wenn uns der König befiehlt, dann machen wir das auch. Also ich kann euch, alle, die nicht da waren, letztes Mal kann ich euch gern die Worksheets schicken und alles. Gut, und wir haben drei einfache Sachen. Einen Opener, den man verwenden kann. Hey, kennst du die 4 Punkte? Wenn du es weißt, kriegst du 5 €. Okay? Und dann fragt ihr, ja, okay, welche 4 Punkte, die 4 wichtigsten Punkte im Leben eines Menschen? Und dann lasst ihn raten. Und dann, wenn er es nicht weiß, können Sie es ihm sagen. 1, Jesus liebt dich. 2, du hast es versaut, du hast gesündigt. 3, er ist für dich gestorben. Und 4, wie entscheidest du dich? Und ihr könnt es je nachdem ausbauen. Ist das wieder alles ein bisschen da vom letzten Mal? Super. Und was wir heute machen, da macht jetzt der Jonathan weiter, ist, wer weiß es noch? Genau, wie verliere ich meine Ansprechangst? So. So. Und das schauen wir mal, ob ich schöner schreibe, wahrscheinlich nicht. Wie verliere ich Kreuzschreiben? Entschuldigung. Ich hab zu viel Bier getrunken, hörst. Na, das ist Spaß natürlich, Entschuldigung. Meine Ansprechangst, das ist so ein langes Wort, meine Güte. Ansprechangst. Und da sagt euch jetzt ein bisschen was darüber der Jonathan. Okay. Also, wie der Sam schon gesagt hat, wir haben das Thema, wie verliere ich meine Ansprechangst? Aber zuerst wollen wir uns anschauen, was ist das eigentlich? Was ist Ansprechangst? Und zwar, da wollte ich euch fragen, wenn ihr eine Person anredet, beziehungsweise kurz davor, wie fühlt ihr euch dann? Beziehungsweise, wie habt ihr euch gefühlt, letzte Woche oder diese Woche? Ja? Nervös. Nervös? Ja? Ich sollte es aufschreiben. Ständer oder so. Okay. Ja, schreib nervös. Okay, sonst noch? Ja, Marius? Okay. Okay, noch wer? Wie fühlt man sich, wenn man Leute anspricht, kurz davor? Oder wie könnte man sich fühlen? Verunsichert? Angespannt, ja. Adrenalinschub, ja. Ja, genau. Okay, also es kommt da allerlei zusammen. Also wir sind nervös, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir zögern, sollen wir das jetzt machen oder nicht. Wir sind verunsichert, was denkt die Person über uns? Wir sind angespannt, wir kriegen einen Adrenalinschub, Zittern, Schweiß, alles Mögliche. Ich habe im Internet nachgeschaut, die genaue Definition von Ansprechangst, und zwar, das ist, Ansprechangst ist die Angst, mit einer Erwartung zu einer Person zu gehen und diese Person erfüllt die Erwartung nicht. Das haben wir alle vielleicht schon mal erlebt im Kindheitsalter oder so, zum Beispiel im Kindergarten, wenn uns eine, ja genau, im Sandkasten, wenn ein Mädchen oder ein Bursch uns besonders gefallen hat, also für die, so, ja, dann sagen sie so, hey, magst du mit uns gehen? Und vielleicht ist eine Ablehnung passiert, okay? Und das ist, du gehst mit einem Risiko auf eine Person zu, mit einer Erwartung, und die wird nicht erfüllt. Und das haben wir alle schon in irgendeiner Art und Weise erlebt und erfahren. Und daher kommt es, diese Ursprungsangst. Okay, also ich sag's nochmal. Und zwar, Ansprechangst ist Angst, mit einer Erwartung zu einer Person zu gehen. Und diese Person erfüllt die Erwartung nicht. Okay, schreiben noch alle. Okay, und eben wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, dann löst das in uns aus Nervosität, wenn man es dann nochmal macht, so, ja, ich will nicht noch einmal abgelehnt werden. Es löst vielleicht selbst Zweifel aus. Kann ich das denn überhaupt noch? Und wir wollen uns heute diese Angst ganz praktisch stellen. Und so wirklich sehr praktisch. Und der Sam wird uns da jetzt noch zwei Methoden zeigen, wie man diese Angst praktisch verlieren kann. Okay. Genau, also wir haben, jetzt wirklich uns überlegt, ja, wie verliert man einfach diese Ansprechangst? Und es gibt zwei Sachen, die ihr im Vorhinein wissen solltet über Ansprechangst. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Das steht bei euch über, bei Grundsätzliches. Also es gibt grundsätzliche Dinge, die man wissen muss in der Bekämpfung von dieser Angst. Das ist ja ein unglaublich komisches Gefühl, und wie ihr das alle beschrieben habt, ich glaube, egal wie, wer ist denn jetzt schon sehr regelmäßig draußen? Eva, oder? Okay, und wer spricht denn regelmäßig Leute an? Hebt mal die Hand. Okay, und wie ist das bei euch? Habt ihr noch immer dieses mulmige Gefühl davor? Oder ist das... Es wird besser. Ja. Aber es ist schon noch irgendwas da, so. Mary, wie ist es bei dir? Fast weg. Also es wird einfach besser mit der Zeit. Also bei mir ist manchmal, ich merke einfach, der erste ist der schwierigste. Wenn ich den ersten gemacht habe, dann geht's los. Also Das ist wirklich bei mir, wenn ich mal einen angesprochen habe, dann geht der zweite ganz leicht und der nächste geht noch leichter. Und dann bin ich im Flow und auf einmal sagen alle, Sam, du bist so verrückt wie in Trance, von Jesus zu erzählen. Also wirklich, aha, habe ich gar nicht bemerkt. Also das geht dann ganz schnell, dass man in so einen Flow reinkommt. Grundsätzlich die beste, also über diese Methoden ist jetzt einmal grundsätzlich zu sagen, es gibt keine Magic Pill. Kennt ihr den Film Matrix? Genau. Kennt ihr das, wo er die zwei, wo ihm die zwei Pillen angeboten werden? Willst du die rote oder die blaue? Die berühmte Einstellung, wo man seine Sonnenbrille sieht und dann sieht man beide Brillen. Coolste Kameraführung ever. Und genau so gibt es keine Magic Pill, die wir euch jetzt zeigen und sagen, das ist es, so verliert sie eure Ansprechangst. Das sind nur Möglichkeiten. Also, und ob das zu Magic Pill wird, das, was wir euch heute sagen, ist auch euer Ding. Weil Ansprechangst zu überwinden, ihr seht es selber, es wird dann besser, ist ein Prozess. Es ist nicht so was, hey, ich mache das jetzt heute und morgen ist es vorbei, sondern es ist, also sozusagen kein Bling-Erlebnis oder wie auch immer man das nennt, so Bling und es ist weg, sondern es ist ein Prozess, wie wir das gerade gesagt haben. Also es dauert einfach seine Zeit, bis man einfach sich leichter tut mit dem Ganzen. Es ist ein Prozess. Und wir möchten euch generell bei diesem Coaching einfach in diesen Prozess führen. einfach probieren, diese Ansprechangst zu überwinden, langsam, Schritt für Schritt. Und wir haben ganz praktisch einfach zwei Methoden für euch. Es gibt natürlich viel mehr. Und wenn ihr im Internet schaut, Ansprechangst überwinden, werdet ihr viele, viele, viele Sachen finden. Das ist in der Psychologie, ist das auch ein Thema, wie überwindet man Phobien, wie überwindet man Angst. Und wir möchten euch jeweils, also es gibt zwei Methoden, die wir euch heute vorstellen. Und das erste ist natürlich, wir dürfen nicht vergessen, was wir letztens gelernt haben. Gott ist auf unserer Seite. Und deswegen ist es ganz wichtig, eine geistliche Methode kennenzulernen. Also das erste ist die geistliche Methode. Könnt ihr euch vorstellen, was könnte die geistliche Methode sein, Ansprechangst zu überwinden? Beten, okay. Lobpreis. Das ist ein sehr guter Tipp. Was sagt ihr dazu? Beten und Lobpreis? Amen. At the whole church say, Amen. Ja, das ist es wirklich. Also beten ist natürlich Ding, aber Anbetung ist wirklich noch eine Spur höher. Also beten hilft, aber was ich bemerkt habe in letzter Zeit, ist wirklich, dass Anbetung die höchste Ebene geistlichen Kampfes ist. Es ist wirklich, es gibt nichts, was mehr Power hat und mehr Kraft als Anbetung. Natürlich im Gebet ist Kraft, aber wenn das Interessante ist, wisst ihr, was Jesus gemacht hat, bevor Lazarus auferweckt wurde? Was war das? Hat er gesagt, Herr Jesus, ich bete. Entschuldigung, Gott, mein Vater. So sagt er natürlich, Vater, ich bete. Ich bete, dass du Lazarus auferweckst. Hat er das gesagt? Was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Und was hat er davor gemacht? Genau, danke Vater, dass du mich immer gehört hast. Er betet seinen Vater an. Er dankt ihm. Danke Vater, dass du mich immer erhört hast. Und dann hat er und das war alles. Ist das genug Anbetung? Natürlich. Für Jesus schon. Und für uns auch. Anbetung ist viel mehr als 1000 Worte oder sowas. Es ist eine Herzenseinstellung. Und glaubt ihr, Anbetung ist nur sowas, was wir heute gemacht haben? Lieder singen und Gitarre und Gott loben? Oder ist das mehr? Viel mehr. Was ist Anbetung? Wow. Sehr gut. Es ist ein Lebensstil. Und das hört man sehr oft, aber ich würde euch einfach bitten, als Hausübung bis nächste Woche, überlegt einmal, was ist Anbetung als Lebensstil? Was ist das eigentlich? Was bedeutet das für mich konkret? Wie kann ich einen Lebensstil der Anbetung führen? Probiert es mal aus. Es steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Betet an alle Zeit, freut euch alle Zeit. Ist das möglich? Kann man Gott alle Zeit anbeten? 24/7? Ja, beim Schlafen wird es schwierig, oder? In den Träumen auch. Okay. Überzeugt. Also Anbetung als Lebensstil. Das ist wirklich was. Und wie könnt ihr heute damit anfangen? Was könnt ihr machen? Zum Beispiel eine Möglichkeit ist einfach Gott zu sagen. Also da möchte ich euch echt empfehlen, die Bücher, also das habe ich jetzt die drei Punkte bei Anbetung. Das erste ist, Lobpreis ist Anbetung ist die höchste Ebene geistlichen Kampfes. Höchste. Des geistlichen Kampfes. Und das hat eine Frau gesagt, die möchte ich euch empfehlen. Ich werde nächstes Mal ein paar von ihren Heften mitnehmen. Da könnt ihr mir dann eins abkaufen oder so. Sie heißt Maria Oliveira. Maria de Oliveira. Und die Die Bücher von ihr möchte ich euch sehr empfehlen. Sie hat das ausprobiert. Sie hat gesagt, okay, es steht, David hat Gott so viel angebetet und so weiter. Ich möchte das ausprobieren. Und sie hat heftige Dinge erlebt. Also wirklich, das ist ein wirklich gute Bücher von ihr über Anbetung. Wie kann man anbeten? Was bedeutet Anbetung? Was ist der Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis? Also auf das können wir heute nicht eingehen. Aber probiert es einfach heute bei den Übungen, aber auch nächste Woche aus, anzubeten, bevor ihr jemanden ansprecht. Wenn ihr Angst spürt, dann sagt, hey Jesus, ich möchte dir danken für diesen Menschen. Danke, Jesus, dass du ihn so liebst. Danke, Vater, dass du ihn übergießen willst mit deiner Liebe, dass du so viel Mitgefühl für ihn hast und dass du weißt, wie es ihm geht. Danke, danke, danke. Seid ihr schon mal draufgekommen, für wie viele Sachen man Gott danken kann? Danke, Jesus, für dieses Stuhlbein. Danke, Jesus, für diesen coolen Überzug. Danke für Converse-Schuhe. Danke für hohe Stiefel. Danke für T-Shirts. Danke für Kleidung. Es gibt tausende Dinge. Probiert es aus. Ihr werdet ein Feuer in euch spüren, wie ihr das vielleicht selten zuvor erlebt habt. Und wir werden nächstes Mal ein bisschen weitergehen und eine Möglichkeit euch zeigen, wie ihr anbeten könnt und gleichzeitig eine Möglichkeit habt, anderen Leuten dadurch von Jesus zu erzählen. Wirklich cool, aber das machen wir nächstes Mal. Gut. Zwei Dinge noch. Lobpreis verändert die Atmosphäre oder Anbetung. Das heißt, ihr könnt es wirklich und eure Stimmung natürlich verändert die Atmosphäre. Bitte? Okay, ich erklär das jetzt, wie ich das meine. Es ist von Praterstern gesprochen worden, es gibt eine Atmosphäre im geistlichen Sinne. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr kommt manchmal in Räume rein und es erdrückt euch fast irgendwas. Ihr könnt es nicht gut atmen. Irgendwas ist ein Gefühl meistens. Und das sind geistliche Atmosphären. Und öfters sind die erdrückend, weil der Feind dazu darin wirkt. Und deswegen Anbetung reinigt die Atmosphäre. Es kommt wirklich die Gegenwart Gottes, aber auch eure Stimmung. Also Anbetung hilft auch euch, eure Stimmung, eure Gedanken zu reinigen. Ist wirklich so. Und das dritte Prinzip ist dass das eben ein Lebensstil ist. Also diese drei Punkte. Lebensstil, Höchstebene geistlichen Kampfes und Anbetung. Und die zweite Sache, die wir uns heute anschauen werden, ist die praktische Methode. Und diese Methode werden wir heute anwenden. Und ich habe extra zwei Zeilen freigelassen, weil diese Methode kommt ursprünglich aus der Psychologie. Und jetzt wird es natürlich, wir haben eine Psychologie-Studentin hier, wenn ich was Falsches sage, kriege ich was auf die Finger. Und man nennt diese Methode, Angst zu verlieren, seid ihr bereit? Systematische Desensibilisierung. Klingt sehr schlau, ha? Sensibilisierung. Und jetzt am Worksheet habt ihr ein bisschen Platz für Geschichte dazu. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr die mitschreiben wollt oder nicht. Also es gibt eine Geschichte über den Forscher oder den Psychologen, der das sozusagen ins Leben gerufen hat. Es gibt mehrere, ich weiß nicht, von welchem die Geschichte ist, aber es gibt einen Psychologen, gab es in Amerika, der hat einen Mann getroffen, der hatte panische Angst vor Frauen. Frauenphobie. Panisch. Also wirklich, der hatte Angst vor Frauen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jedes Mal, wenn er eine Frau gesehen hat, ist er weggelaufen und er konnte sie nicht anschauen, er hatte einfach totale Angst. Und der Psychologe wollte dem Mann helfen. Und so hat er sich überlegt, wie kann ich diesem Mann helfen? Er hat panische Angst vor Frauen. Panisch. Und er hat angefangen als erster, ihm zu sagen, okay, schreib alle Aktivitäten mir auf, wo du Angst davor hast. Werd konkret. Wovor hast du konkret Angst vor Frauen? Ja, nach der Uhrzeit fragen. Oder sie berühren. Oder sie berührt mich. Oder keine Ahnung, mit ihnen zu sprechen, übers Wetter zu sprechen, mit ihnen ins Kino zu gehen. Und er hat alle möglichen Sachen aufgeschrieben, die ihm Angst machen. Und schließlich hat ihm der Psychologe gesagt, und jetzt mach ein Rating. Und jetzt machst du Folgendes, du tust wirklich bewerten, was macht dir von all diesen Punkten am wenigsten Angst und was macht dir am meisten Angst. Und so wirklich benote diesen ganzen Aktivitäten von 1 bis 100. Wir müssen das nicht machen. Wir werden das nachher anders machen. Und so hat er das gemacht. Und wisst ihr, das Schlimmste, also wirklich, dann ist er draufgekommen, ja, am wenigsten Angst würde ihm machen, eine Frau nach der Uhrzeit zu fragen. Und am meisten, am allermeisten Angst, glaubt er, wenn er mit einer Frau verheiratet wäre und mit ihr Sex hätte. Da würde er sterben. Also wirklich, das würde er. Er hat wirklich geglaubt, das würde ihn umbringen. Also die würde ihn auffressen. Das war seine Meinung. Er hatte panische Angst davor. Und so hat er das gemacht. Er hat sich aufgeschrieben von 1 bis 100. Und so haben sie angefangen gemeinsam. Und er hat angefangen und hat so gesagt: Entschuldigung, wie spät ist es? Danke und tschüss. Und hat so angefangen mit der ersten Übung und dann mit der nächsten. Nummer 2. Keine Ahnung, vielleicht nach dem Weg zu fragen, eine Frau. Entschuldigung, wie komme ich zum Stephansdom? Okay, danke. Und so weiter und so weiter. Und man sagt, dass dieser Mann wirklich dann geheiratet hat und wieder ein normales Leben führen konnte. Das ist wirklich eine Methode, die herunterbricht, vor was man konkret Angst hat und das dann in einen Prozess führt, wie man langsam diese Angst bekämpft. Und das ist die Geschichte dazu. Und jetzt habe ich euch, glaube ich, wie viele Punkte aufgeschrieben? Merkmale, genau 2 Merkmale. Das erste Merkmal ist, dass man, kann man das noch lesen? 2 Merkmale. Also erstes Merkmal ist konkret sich zu überlegen, was macht mir eigentlich Angst? Welche Aktivitäten, was konkret? Und in eurem Fall oder in unserem Fall wird dann reichen, zu sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10. Oder ihr könnt es auch 1 bis 100 oder sowas machen, also egal, Skala. Und das zweite Merkmal ist, und wir sind schon fast fertig, ist Schritt für Schritt sich heraufzuarbeiten. Also diese Liste zu machen und Schritt für Schritt wirklich weiter rauf auf dieser Liste zu gehen. Und ihr werdet merken, durch diese systematische Desensibilisierung, wie man das nennt, oder dieses systematische Heraufarbeiten. Desensibilisieren heißt ja die Sensibilität, die Angst von etwas wegnehmen. De, weg und sensibel, also desensibilisieren. Und so was Ähnliches werden wir heute machen. Wir haben heute, und absichtlich habe ich euch dieses Arbeitsblatt, gebe ich es euch erst jetzt, weil es so cool ist. Wir haben euch eine Möglichkeit gegeben und haben uns halt überlegt, ja, was könnte denn, wenn wir Angst haben, Leute anzusprechen, was könnte uns am wenigsten Angst machen, oder wenn wir Leute von Jesus erzählen wollen, und was könnte uns am meisten Angst machen? Und das ist eine Möglichkeit, das zu machen. aber ist natürlich nicht die Magic Pill. Und wir werden es nur ganz kurz durchgehen und dann geht es auch schon los. Das ist eine Social Freedom Exercise, die habe ich adaptiert von einem Coach, der seinen, hat schon jeder eins? Also es ist ein Coach, der hat seinen Schülern beigebracht, damals, das waren auch die Leute, die Angst hatten davor, Frauen anzusprechen. Und das ist ganz lustig, wir können sozusagen, wir haben das adaptiert von einem Coach aus der Welt und haben das adaptiert für uns, um Leuten von Jesus zu erzählen. Und ich weiß, manche sind schon weiter, manche sagen da bei den ersten vier, ja, das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber macht es wirklich von unten durch, weil es wird noch früh genug ein bisschen schwieriger. Also Übung 1 ist ganz easy, Augenkontakt herstellen mit drei Leuten. Das Wichtige ist, ich probiere das jetzt aus mit Joe, wir treffen uns zufällig und dann schauen wir uns an. Wenn er nicht wegschaut, schaue ich nicht weg. Das könnte auf der Straße lustig werden, oder? Ich habe gerade verloren. Also ihr schaut jemanden an, in der U-Bahn, in der Straßenbahn, wo auch immer, mit drei Leuten und schaut nicht weg. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also versucht Mädels, Burschen, bitte nicht den ärgsten Schlägertypen. Das könnte gefährlich werden. Aber da steht auch nicht, ihr dürft nicht wegschauen, sondern so lange wie möglich, solange ihr halt noch könnt. Manchmal ist es wirklich schwierig, so wie ich schaue jetzt an und oh, ich habe Angst. Also keine Ahnung, das kann ja passieren. Also bitte? Genau, wenn die Person unruhig wird, schaut sie aber meistens als... Ja, sicher, da steht so lange wie möglich. Das ist einfach nur, um euch einmal mit dem Gefühl vertraut zu machen, ja, wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich in so einer Situation, wenn ich mich unwohl fühle? Also am besten, ihr schaut es ganz böse an. Na, natürlich dürft ihr lächeln. Also neutral bis lächeln. Schon okay. Also so lange wie möglich. Das ist wirklich eine... Ist das machbar? Ist machbar, oder? Gut. Dann Übung 2, auch easy, oder? Fragt einen Fremden, hey, Entschuldigung, wie spät ist es? Genau. Das ist eine gute Idee. Genau. Genau, sonst ist es ein Anmachspruch. Aber was ich vergessen habe und dann... Nachdem ihr jedes Mal, wenn ihr das gemacht habt, steht der Komfortlevel. Also tut's dann das wirklich von 1 bis 10? Nehmt Fragen? Also da steht Komfortlevel. Und es hilft euch, das öfter zu machen und dann zu sehen, wie der Komfortlevel auf einmal nach oben geht, langsam. Also es ist keine Übung, die man nur einmal macht, sondern die man immer wieder machen kann, um seine Angst zu verlieren. Also, 1 bedeutet, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Es ist total schlimm für mich. Und 10 bedeutet, kein Problem. Geht voll. Überhaupt kein Stress. Super. Und so könnt ihr das dann sozusagen machen. Nächste Übung 3, Wegbeschreibung. Fragt einfach einen Fremden nach dem Weg wieder. Wie war das für euch? Komfortabel, nicht so komfortabel? Übung 4 ist schon ein bisschen schwieriger. Frag einen Fremden nach dem Weg oder nach einer interessanten Sehenswürdigkeit und dann mach für 30 Sekunden Smalltalk. Ob du es glaubt oder nicht, das funktioniert. Also, dass ihr wirklich einen Fremden nach dem Weg fragt, ja, und wie ist das Wetter heute? Oder könnt ihr euch das vorstellen, wie das ablaufen könnte oder überhaupt nicht? Schon? Braucht ihr da Hilfe? Nein. Funktioniert, oder? Gut, Übung 5. Das ist dann lustig. Mach mit einem Fremden für 2 Minuten Smalltalk. Also es ist schon ein bisschen schwieriger. Und erwähne einmal Jesus. Also, ja, wie komme ich da, wie ist eigentlich so der Gottesdienst im Stephansdom? Ja, Alter, ich bin nicht drinnen. sagt dann vielleicht der, ah, okay. Ja, ich habe mir gedacht, da reden die manchmal über Jesus. Danke. Tschüss. Also so könnt ihr das machen. Wow, ihr habt Jesus ausgesprochen. Halleluja. Danke, Jesus. Gut, Übung 6. Aufmerksamkeitssuchender, das nennt man auf Englisch Rapport Seeker. Also ihr geht, versucht eine dreiminütige Konversation mit einem Aufmerksamkeitssuchenden. Das ist ein Obdachloser, Bettler, Greenpeace-Typ, Flyer-Verteiler. Also einer, der versucht, deine Aufmerksamkeit eigentlich zu bekommen. Einer, der was von dir will meistens, ein Bettler oder wie auch immer. Aber das Coole ist, ihr dürft nicht mit ihm reden über, ja, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Nicht auf das einzugehen, was er will, nämlich Geld oder Flyer verteilen oder so weiter, sondern ganz was anderes. Egal was, redet nicht mit ihm über das, was er will, sondern über was anderes. Und zum Schluss einfach sagen, hey, Jesus liebt dich. Ciao. Okay? Easy. Vielleicht auch nicht. Wieder Komfortlevel. Übung 7, das wird jetzt lustig. Dancing und Worship Song 1. Tanz ein bisschen an einem öffentlichen Ort. Nicht zu viel. Beweg dich ein klein wenig. Schnipse mit den Fingern. Und sing ganz leise einen Worship Song. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Ihr werdet merken, niemand bemerkt euch. Aber es ist schon ein bisschen, außer vielleicht ein Bettler. Okay. Also ihr merkt schon, ihr werdet heute viel Spaß haben. Gut. Übung 8. Spazieren und singen. Das ist schon ein bisschen Ding. Also ihr geht's einfach so. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Und die rappen unter euch. Oh, your Lord, you're my King, you're my Savior. I want to thank you. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Come on, Jesus. Come with your power. Yes. Wenn es angenehm ist, ist es 10. 1 ist das Niedrigste. Und ihr könnt es ruhig beobachten in der nächsten Woche. Es gibt jede Menge Leute, die das schon machen. Wirklich. Also es gibt einmal, ich bin zum Beispiel einer, ich singe fast überall, wo ich bin. Zum Beispiel, aber auch auf der Straße. Also es ist wirklich, die Menschen stört das auch nicht. Gut, Übung 9, das ist jetzt lustig. Bring diesen Typ, dieses Mädchen dazu, Jesus zu sagen. Ohne 5 Euro. Nein, ganz egal wie, aber es wäre eigentlich langweilig, sag mal Jesus. Also eigentlich versucht es, dann sag ich glaube, es wird nicht funktionieren. Alter, wieso soll ich Jesus sagen? Also, ja, vielleicht, aber vielleicht habt ihr Pech und er sagt, wieso? Nur deswegen? Also, ihr lasst euch was einfallen. Irgendwas. Redet mit ihm und dann versucht ihn dazu zu bringen, Jesus zu sagen. Irgendwie. Ja, darf ich dich was fragen, wie heißt denn Gottes Sohn? Puh, keine Ahnung. Ja, sein Nachname ist Christus. Christus. Keine Ahnung. Komm schon, es fängt mit G an. G. G, G. J, sorry. Je, mit J. Josua. Keine Ahnung, Josef, Seppi, also probiert's. Euer Ding ist nicht, also es gibt keine Grenzen, also eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wieder Komfortlevel. Übung 10, das ist eine sehr lustige Übung, die nennt sich Einmischen. Geh zu einer Gruppe von Leuten hin, die du nicht kennst, hör ein bisschen zu, über was sie reden. Sobald wie möglich mische dich in ihr Gespräch ein und fang an, mit ihnen zu reden, als ob du schon die ganze Zeit mit ihnen im Gespräch wärst. Okay, können wir das mal simulieren? Jonathan und Pushpa, ihr seid da und ihr redet jetzt über irgendeinen Kinofilm. Hast du den gesehen, den neuen? Der ist sowas von schlecht. Der ist sowas von schlecht, wirklich. Wer sagt, das ist schlecht? Ich finde den wirklich schlecht. Aber hast du die Schauspieler gesehen? Habt ihr die Schauspieler? Das geht überhaupt nicht. Der ist sowas von schlecht. Der ist sowas von schlecht. Sorry, sorry. Danke fürs Zuhören. Ciao. Also, es gibt, also ich war jetzt ein bisschen sehr impulsiv, aber es gibt wirklich die Möglichkeit, und ich werde es sehen, meine Erfahrung ist, die Leute schauen dich kurz an, what in the world? Und dann reden sie mit dir. Aber ich finde schon, dass der gut ist. Also ich habe genau das gemacht, mal in Linz auf der Straße, und der Fang hat echt mit mir zum Diskutieren. Ich wusste nicht mal, welcher Film. Er hat so gesagt, also ich finde die Schauspielerin, diese Kate Blanchett, die hat so super gespielt. Und in dem Film war es einfach super, wie sie das gemacht hat. Also ich finde diesen Film wirklich doof, habe ich gesagt. Sorry, aber der war schlecht. Ja, aber die schauspielerische Leistung von dieser Schauspielerin, na wirklich, also ich habe gefunden, es war keine Tiefe in dem Film. Es war, und so könnt ihr das versuchen. Genau, also ihr werdet in lustige Situationen kommen und ihr werdet merken, die Leute sind euch nicht böse. Also es ist wirklich eine Überwindung. Es ist auch schon Übung 10, aber es ist möglich, oder? Sehr gut, wieder. Du zu euren Comfort-Level hinschreiben. Übung 11, tanze mit Leidenschaft auf einer Straße oder an einem öffentlichen Ort, sing einen Worship-Song dazu. Pushpa, magst du uns das demonstrieren, bitte? Worship Song. Woo, Applaus. Also es kann auch, für jeden ist Leidenschaft ein bisschen anders. Vielleicht, and I sing because you are good. And es kann auch weniger sein, aber einfach, man merkt, ihr habt eine Leidenschaft für diesen Gott. Und vielleicht passiert es euch, und wer fragt, was singst du da? Was singt sie da? Pushpa und Johannes, ihrem Verlobten ist es passiert, sie haben gesungen und dann hat wer gesagt, ihr singt so schön, könnt ihr mir noch was singen? Die haben sie auf einen Drink eingeladen und dann haben sie ihnen das Evangelium erzählt. Wow, vielleicht erlebt ihr das heute. Probiert es aus. Die Leute lieben Menschen, die tanzen, weil sie sich selber nicht trauen. Ist so. Also probiert es aus. Es kommt nicht darauf an, ob man tanzen kann oder nicht. Es kommt darauf an, euren Gott zu loben und zu preisen und so wie David, ihm die Ehre zu geben, auf der Straße, oder? Gut, nächste Übung, Übung 12, peinliche Geschichte 1. Erzähle eine peinliche Begebenheit von dir vor einer sicheren Gruppe oder deinem Partner. Lach über dich selbst. Also, ihr erzählt einfach irgendwas Peinliches, was euch passiert ist und schaut, wie es euch dabei geht und füllt es aus. Übung 13, peinliche Geschichte 2. Erzähl eine peinliche Begebenheit von dir in einem privaten Gespräch mit einem Fremden. Erzähl ihm danach die 4 Punkte. Du, wenn Jesus mich liebt, nach der Peinlichkeit liebt er dich auch. Oder irgend sowas. Also es ist durchaus möglich. Und jetzt, wir haben einen Strich gemacht, weil das ist eigentlich, ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Aber wenn ihr weit kommt, probiert Übung 14, 15, 16, das ist dann wirklich advanced. Das müsst ihr nicht machen, aber es hilft euch auf jeden Fall in diesem Prozess, die Ansprechangst zu verlieren. Also, Übung 14, erzähle einen Witz. Erzähle einen Witz vor einer Gruppe von Fremden an einem total beliebigen Ort. Okay? Irgendeinen. Also ihr könnt egal wo einen Witz erzählen. Übung 15. Mach einen Moonwalk, Chicken Dance, Crazy Dance rund um eine Gruppe von fremden Leuten. Pushpa, Jonathan, könnt ihr nochmal rauskommen? Okay. Joe, kannst du nur. Also, ihr macht einen Moonwalk, Chicken Dance vor fremden Leuten und sagt ihnen danach, dass genauso verrückt wie du gerade getanzt hast, genauso verrückt Jesus sie liebt. Also, ihr redet gerade da. Okay, Entschuldigung, es geht dann nicht um wie heißt das, echt fett. Ich bin nicht von echt fett, aber ich wollte euch sagen, genauso verrückt, wie ich tanzt habe, genauso verrückt liebt euch Jesus. Danke. Kennt ihr Jesus? Darf ich die 4 Punkte erzählen? Okay. Okay. Und? Bam. Also irgend sowas, ihr braucht Chicken Dance, irgendwas oder so. Herumtanzen. Also das ist dann wirklich, das ist dann Übung 15. Und die letzte Übung, die ist heftig. Da geht es darum, erzähl einer Autoritätsperson von Jesus. Also da kommt so ein cooler Police Officer mit Sonnenbrille, regelt den Verkehr, ihr geht auf ihn zu und sagt, hey, Sie, ich muss Ihnen was erzählen. Wollen Sie sich 5 Euro verdienen? Na, falsch beim Polizisten. Also solche Sachen, probiert es aus. Ich sage es euch, Polizisten sind genauso Menschen und brauchen genauso Jesus. Und genauso die Rettung und genauso die Feuerwehr, genauso die Kontrolleure in der U-Bahn oder was auch immer und die Securities. Also wir haben mal, das war's eigentlich. Gibt es Fragen dazu? Irgendwelche Fragen dazu? Glaubt ihr, das wird lustig heute? Das musst du ausprobieren. Gibt es noch Fragen dazu? Wollt ihr das heute machen? Das war nicht sehr überzeugend. Yeah! Wollt ihr das heute machen? Okay, wir machen das jetzt ganz besonders. Ich möchte jetzt noch kurz beten. Heute machen wir nicht das Coaching und so weiter Prinzip, sondern ich würde heute gerne... ich würde euch bitten, dass ihr mit jemandem zusammen rausgeht, den ihr vielleicht noch nicht so gut kennt. Weil heute geht es nämlich nicht um kennen oder nicht. Wir versuchen nämlich jeweils einen, der sagt, ja, ich bin eher ruhiger, ich bin eher stiller, ich tue mir eher schwer mit dem Ansprechen. Und einen, der sagt, ja, das ist eigentlich, das geht schon, ich tue mir da nicht so schwer. Und wir versuchen, die bilden jeweils ein Team und machen das gemeinsam. Also wir haben da ja jede Menge Platz nach dem Gebet. Machen wir das dann, dass wir uns da aufteilen. Ich bete noch kurz und dann geht's los. Vater im Himmel, danke für diese lustige Session heute. Danke, dass du bei uns bist und dass du König bist und dass wir jetzt echt Spaß haben dürfen, während wir unsere Ansprechangst überwinden und gleichzeitig auch von dir zu erzählen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du einfach jetzt diese Punkte und diese Social Freedom Exercise segnest, Herr, dass du uns Möglichkeiten gibst, wirklich von dir zu erzählen. Auch vielleicht in den Punkten, wo es nicht explizit dasteht, dass uns Leute ansprechen, weil wir so eine Freude haben für dich. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns wirklich heute hilfst, das Ganze zu genießen in deiner Freude. Du sagst in deinem Wort, freut euch alle Zeit. Und Herr, wir wollen uns freuen heute. Wir wollen uns freuen, dass wir deine Kinder sind. Und wir wollen uns noch mehr freuen, dass wir dein Evangelium verkünden dürfen. Herr Jesus, komm du mit deiner Liebe, deiner Gnade, deiner Herrlichkeit. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist und lass uns heute deine Liebe, von deiner Liebe erzählen. Amen.